whoa. Eines Tages werde ich Crow sein, ganz ohne Buffalos, krieg Props nach jedem Live-Gig. Alter, war ne krasse Show. Danke, Mann, wo bleibt das Essen? Ich bin nicht für frei, dringend. Ich erwarte einen VIP und check Daniels mit Eis drin. Vielleicht ein bisschen viel verlangt, doch ich bin jetzt ein Star, Jungs. Ich hab Angestellte, die mich kratzen, wenn mein Arsch juckt. Ich klinge vielleicht recht arrogant, doch ich bin voller Tatendrang. Und seit ich Rap-Musik mache, hab ich aufgehört zu arbeiten. Es geht für mich jetzt nur nach vorne, alles läuft nach meinen Regeln. Und dass ich ein Arschloch bin, am Major-Labels einzusehen. Ich halte mich für was Besseres, schau mir nie so an, ich bin wählerisch. Bei Groupies nur mein Schwanz, gib den Bitches die Hand und mein Manager. Er kauft mich in die Charts rein, rauf und runter beim TV und bei jeden Tag am Blog so. Ich hab Geld, keine Mann, Freunde, massenweise Chicks am Start. Es gibt selten Momente, wo diese nicht nach Ficken fragen. Okay, ich geb auch zu, dass ich auf meine Weise eigen bin. Ich hör nicht zu, wenn Leute reden, weil ich dann meine Meinung bring. Es geht nur um mich, das könnte hier an der Strophe sehen. Und vielleicht ist was dran und es wird eines Tages so geschehen. Egal was eines Tages kommt, ich gehe weiter mein Weg. Und egal was kommt, ich habe Gründe weiterzugehen. Egal was eines Tages kommt, ich bleibe weiter ich selbst. Und eines Tages bin ich vielleicht sogar weiter als jetzt. Egal was eines Tages kommt, ich gehe weiter mein Weg. Und egal was kommt, ich habe Gründe weiter zu gehen. Egal was eines Tages kommt, ich bleibe weiter ich selbst. Und eines Tages bin ich vielleicht sogar weiter als jetzt. Eines Tages bin ich nicht mehr der Junge, der ich heute bin. Ich gehe nicht mehr zur Schule, der Grund, warum ich nicht leicht Freunde finde. Ich hab nicht viel aus meinem Leben gemacht und stand gleichzeitig auf dem Schlauch und neben der Kappe. Eines Tages wird mein IQ tief bis in den Keller rutschen und ich voll motiviert bei Pizza die Teller putzen. Das ist vielleicht die Strafe, dass ich früher nie gelernt hab und mich, soweit es ging, von guten Leistungen entfernt hab. Ich bin Loser, nenn mich den Typ, der nie eine Frau bekommt. Häng stundenlang im Studio rum und hab schon an die 1000 Songs, doch keine davon wurde mehr als 10 Mal gedownloadet, geschweige, dass ich Cash mitmach. Doch ich hoff weiter rauszukommen, merke ich schon längst nicht mehr. Es werden auch die vernünftig, ich hoff weiter auf Musik. Bald bin ich 54 und mein Team sind zukünftig die Penner von der Straße. Bier und Whisky, Alter, ich werd nie vernünftig. Ich gammel weiter und anstatt mir in den Arsch zu treten, spit ich Bass auf Knete mit ein paar Kollegen. Das ist Gott sei Dank nicht mein Leben, sondern bloß ein Song. Jetzt muss ich Mathe machen, dass es eines Tages nicht so weit kommt. Egal was eines Tages kommt, ich gehe weiter mein Weg. Und egal was kommt, ich habe Gründe weiterzugehen. Egal was eines Tages kommt, ich bleibe weiter ich selbst. Und eines Tages bin ich vielleicht sogar weiter als jetzt. Egal was eines Tages kommt, ich gehe weiter mein Weg. Und egal was kommt, ich habe Gründe weiterzugehen. Egal was eines Tages kommt, ich bleibe weiter ich selbst. Und eines Tages bin ich vielleicht sogar weiter als jetzt. Ich bin ein Junge, der sich niemals ändern wird, der jeden Abend pro 7 hau mal gegen Flanders guckt. In dem Jahr hab ich mein Abitur, geh nicht mehr zur Schule und ihr seht mich im TV, wie ich durch die Stadt mit nem Trabi gehe. Das bin ich und ich werde mich auch niemals ändern. Daniel K. Psycho und das Team ist Mecker. Egal wo ich eines Tages stehe, ob Lehrer oder Mafia-Boss, verfolge ich meine Ziele, mich schafft es keiner aus der Bahn zu boxen. Ich habe genug Zeit, verschwende keine Lust, mein Leben einzudämmen. Ich mach weiter wie bisher, der Revoluzer, der für Freiheit kämpft. Es ist nicht mein Ding, damit zu prahlen, was ich gerne mach. Ich geh zur Schule, doch mich kotzen all die Lehrer an. Ich hab eigentlich keinen Bock mehr, denn ich höre mir doch nicht gerne. Deine Noten sind so schlecht und du bist Jahr für Jahr gefährdet und aus dir so was wert. Ja, ich mach, wozu ich Lust hab. Zock PC-Games und bau darin meinen Frust ab. Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich eigentlich nicht gefährlich bin. Bin nur Rapper, um die weiten Klamotten zu rechtfertigen. Chill den ganzen Tag, das macht mein Leben leichter wie ein Servo. Doch das Beste an mir ist und bleibt noch immer, dass ich ehrlich egal, bin. Egal was eines Tages kommt, ich gehe weiter mein Weg. Und egal was kommt, ich habe Gründe weiterzugehen. Egal was eines Tages kommt, ich bleibe weiter ich selbst. Und eines Tages bin ich vielleicht sogar weiter als jetzt. Egal was eines Tages kommt, ich gehe weiter mein Weg. Und egal was kommt, ich habe Gründe weiterzugehen. Egal was eines Tages kommt, ich bleibe weiter ich selbst. Und eines Tages bin ich vielleicht sogar weiter als jetzt. Egal was eines Tages kommt, ich gehe weiter mein Weg. Und egal was kommt, ich habe Gründe weiterzugehen. Egal was eines Tages kommt, ich bleibe weiter ich selbst. Und eines Tages bin ich